Den Wein gern, und der Wein hat mich auch gern. Er lacht im Glase, sieht er nur meine Nase. Er bleibt sich immer gleich, schreit nicht, sie schlimme gleich. Wenn ich ihn ausprobier und an die Lippen führ, ich hab den Wein gern, und der Wein hat mich auch gern. Er macht mich heiter, darum trink ich ihn weiter. Wir sind als Liebespaar, als der Himmel kein trübes Paar. Ich glaub, wir zwei, wir bleiben uns auf ewig treu.